Ein Lesefinger ist klasse. Du hast ihn immer dabei und weißt genau, wo du gerade beim Lesen bist. Die unterstrichenen Buchstaben ergeben ein Wort. Kannst du es lesen? Werdet ihr schneller? Temi-Sprechblase 2.1.0. Du kannst deinen Finger zur Hilfe nehmen. Die Wörter werden ja immer länger, weil immer noch etwas dazukommt. Es entstehen zusammengesetzte Wörter. Lies sie in einem Rutsch. Vergleiche die Wörter. Was fällt dir an den Wörtern auf?